ersten Mal Corona-Selbsttests zugelassen. Man kann sie in wenigen Tagen bekommen, hat Bundesgesundheitsminister Spahn im Morgenmagazin von ARD und ZDF gesagt. Spahn muss sich heute auch den Fragen von Abgeordneten im Bundestag stellen, wegen der Verzögerungen bei den kostenlosen Corona-Schnelltests. Draußen ist Frühlingswetter. In vielen Läden, die wegen Corona zu haben, blockieren aber noch Wintermäntel und dicke Stiefel die Regale. Die nicht einfach wegwerfen, sondern spenden. Das fordern der Paritätische Wohlfahrtsverband, der Handelsverband Deutschland, kurz HDE, und die Grünen. Aus Berlin, Enjoy-Reporter Andreas Reuter. Dabei allerdings müssten die Einzelhändler sogar noch draufzahlen, kritisiert der HDE. Denn für Ware, die sie spendeten, müssten sie gleichwohl Umsatzsteuer bezahlen. Paritätischer Wohlfahrtsverband, HDE und die Grünen forderten darum heute gemeinsam, diese Umsatzsteuerpflicht für Spenden schnellstens abzuschaffen. Und zwar nicht nur übergangsweise für die Zeit der Corona-Krise, sondern auch auf Dauer. Enjoy vom NDR. Das Wetter. Sieht schön aus heute Nachmittag im Norden mit sehr viel Sonne. An den Küsten und im Norden von Schleswig-Holstein, da sind auch mal mehr Wolken unterwegs. Bleibt aber meistens trocken und vor allem wird es wieder warm. 9 bis 22 Grad heute, vor allem so im Südwesten von Niedersachsen. Da kriegen wir die ganz warmen Temperaturen. Bad Pyrmont zum Beispiel. Aktuell in Niedersachsen messen wir da schon 17 Grad. Itzehoe, Schleswig-Holstein, 16 Grad. Und in Parchim in Mecklenburg-Vorpommern 17 Grad. Geht auch so weiter. Morgen wird es wieder sonnig, wobei dann am Nachmittag an der Ems und an der Nordsee schon mehr Wolken unterwegs sind und auch ein bisschen Regen runterkommt. Aber morgen vom Süden von Niedersachsen bis hoch nach Vorpommern bleibt es ein schöner Tag. Bei wieder warmen 8 bis 20 Grad. Enjoy Navigation. Norddeutschlands bester Stauservice. Keine Störungen gemeldet. Euch eine gute und sichere Fahrt durch den Norden. Vorlaut statt vornehm. Hier ist der Enjoy Graf. Philipp Graf von Kageneck. Führt euch mal kurz vor Augen das Bild, das sich euch in einer Restaurantküche bietet oder in einer Hotelküche. Die ganzen Köchinnen und Köche, die haben ja immer ihre Kochmützen auf. Und ist euch mal aufgefallen, wie hoch die sind? Also haben die da noch so ein Brot, was sie transportieren in ihrer Kochmütze? Es gibt ja keinen logischen Grund, würde ich jetzt mal spontan sagen, warum diese Kochmützen so turmartig hoch sind. Warum es so ist, hört ihr hier in einer Viertelstunde. Wir spielen die meisten Hits von heute. Hume, Goosebumps. Enjoy. I get those goosebumps every time you come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. This way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need that Heimlich, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around me, throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time. Yeah, 713, 2281, yeah, I'm riding. Why they on me? Why they on me? I'm flying. Sipping low key. I'm sipping low key and honest. Rider, rider. I get those goosebumps every time. You come around, yeah. You ease my mind. You make everything feel fine. Worry about those comments. I'm waiting on, yeah. This way too dumb, yeah. Right beside you, pops all on my ride. When I text a cute day in wildness, throw a stack on the Bible. Never Snapchat or took Molly. She fall for plenty, her and all her guineas. Yeah, we at the top floor, right there off through Henny. Yeah, oh no, I can't fuck with y'all. Yeah, when I'm with my squad, I cannot do no wrong. Yeah, sauce in the city, don't get misinformed. Yeah, they gon' pull up on you, brr, brr, brr. Yeah, we gon' do some things you can't relate. Yeah, cause we from a place you cannot stay. Oh, you can't go, oh, I don't know. Oh, back the fuck up. I get those goosebumps every time you come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm waiting on, yeah. This way too dark.

hat ein französischer Koch eingeführt, der heißt Karem. Und die Küche ist ja auch ein bisschen bekannt dafür, dass es eben dass es eine Hierarchie gibt und verschiedene Ränge. Und er hatte eingeführt, dass je höher der Rang, desto höher die Mütze. Dadurch war halt gleich erkennbar in der Küche, wer sozusagen das Sagen hat. Wenn ihr bei der Polizei seid, seid ihr vielleicht auch ein bisschen froh, dass es bei euch nicht so ist, oder? Weil irgendwie sähe dann auch komisch aus, wenn man so eine 30 cm Polizeimütze auf dem Kopf spazieren tragen müsste. Haben wir geklärt die Frage. Morgen klären wir eine neue Frage. Es geht los bei Kuhlage und Hartland in der Enjoy Morning Show um 20 vor 6 und 10 nach 7 oder um diese Zeit hier bei mir. Da klären wir dann, ob ihr euch auch bei der Frühlingssonne schon mit Sonnencreme einschmieren solltet oder nicht. Hört ihr morgen. Jetzt hört ihr neue Musik, denn die lieben wir. Ist ATB, Topic und A7S. Your love. Enjoy the music. Passing every red light. I know I'm in over my head. A rebel that I don't hide. Remember all the words that you said. Even if the love was hurting, I'll be yours. I'll be yours again. I can feel that fire's burning. Give me more. So tell me, would you feel my love? Your eyes. Even if the love was hurting, I'll be yours. I'll be yours again. I can feel that fire's burning. Give me more. So tell me, would you feel my love? In my direction, so thankful for that. It's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly. Slowly, you fit me, telling me love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Pide un beso, vendámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, estoy dando y dándolo.

textlich gut mit. The Passenger, Lumix by Enjoy. Gleich Miley Cyrus und Dua Lipa. Das sind die meisten Hits von heute. Prisoner hört ihr gleich noch 13:30. Musik, Infos, gute Laune. Immerhin. Zumindest am Morgen ändert sich nichts. Kuhlage und Hardeland, die Enjoy Morning Show. Das gab's heute. Glückwunsch an Sängerin Ellie Goulding. Ellie ist schwanger und zwar schon im 8. Monat. Sie hat ständig Heißhunger auf Fastfood und neue Rundungen, mit denen sie sich aber auch sehr wohl fühlt. Ah, das mit dem Fastfood und mit den Rundungen kann ich sehr gut nachvollziehen. Auch ohne Schwangerschaft. Ja. Äpfel sind einfach das geilste Obst auf der Welt. Deswegen spielen wir jetzt ein kleines Quiz. Apfelsorte oder Promikind habe ich es genannt. Wir halten fest, du kennst dich mit Promikind. Kindern und mit Äpfeln sieht nicht gut aus. Ja, aber nur eines von beiden esse ich. Also, ja, das ist auch gut so. 42 Grad Unterschied. Das ist ungefähr der Temperaturunterschied zwischen meinen Füßen und denen meiner Frau nachts im Bett. Eure Morningshow für mehr Spaß und mehr Musik. Kuhlage und Hageland. Morgen wieder von 5 bis 9. Einschalten. Enjoy the music. Es ist kurz vor 13:30. Enjoy Navigation. Norddeutschlands bester Stauservice. Aktuell nur eine Meldung, die kommt von der A2 Dortmund Richtung Hannover. Da gibt es eine Baustelle zwischen Flotow West und Porta Westfalica und deshalb gibt es da 5 Kilometer stockenden Verkehr. Euch eine gut und sichere Fahrt durch den Norden. Hier ist der Enjoy Graf, Philipp Graf von Kageneck. Die meisten Hits von heute. Enjoy the music. Prisoner, locked up, can't get you off my mind, Lord knows I tried a million times, million times. Oh, oh, why can't you just let me go? Strung out on a feeling, my hands are tied, your face on my ceiling, I fantasize. Oh, I can't control it, I can't control it. I try to replace it with city lights, I'll never escape it, I need the high. Oh, I can't control it, I can't control it. Oh, you keep making it harder to stay, but I still can't run away. I gotta know, why can't you just let me go? That wall around you, don't look at me that way. What can I do to build that bridge to find you? I don't know what to say. Come on and open up my love. Why don't you tell me what's really on your mind? Come on and open up my love. Tell me what you need so we don't have this fight. Come on and open up my love. I know it's a front you've been hiding behind. Come on and open up my love. Why don't you tell me what's really on your mind? I know you want to do that thing you always do. You get in your head. When that door stays shut, it puts this space between us. You make it hard to guess. Come on and open up my love. Why don't you tell me what's really on your mind? Come on and open up my love. Tell me what you need so we don't have this fight. Come on and open up my love. I know it's a front you've been hiding behind. Come on and open up my love. Why don't you tell me what's really on your mind? I don't believe the last thing that I said. The real reason you're so upset. Come on and open up my love. Why don't you tell me what's really on your mind? Come on and open up my love. Tell me what you need so we don't have this fight. Come on and open up my love. I know it's a front you've been hiding behind. Come on and open up my love. Why don't you tell me what's really on your mind? Guten Tag, ich heiße Philipp und bin mit dem Vornamen sehr zufrieden. Aber Vornamen sind ein schwieriges Thema und um dieses schwierige Thema geht es jetzt hier bei Enjoy. Viele Eltern sind ja dann immer auf der Suche nach dem einzigartigen Namen und dann verrennen die sich auch schon mal ein bisschen. Vom Standesamt abgelehnte Vornamen sind zum Beispiel Borussia, Lucifer oder auch Berate. Haben also Eltern versucht, ihren Kindern diese Vornamen zu geben. Welche, ich sag mal vorsichtig, kreativen Vornamen aber akzeptiert wurden, das lest ihr jetzt auf n-joy.de. Und der Typ, den ihr jetzt hört, der hätte mit seinem Künstlernamen bei einem deutschen Standesamt null Chance. 24K Golden. Die meisten Hits von heute. Hier ist der nächste. Yo, what's good? It's your boy 24K Golden. 24K Golden featuring Ian Dior. Mood. Enjoy. Enjoy the music. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. I can never get attached when I start to feel I'm unattached. Somehow I was in the feeling bad. Baby, not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Girl, it's obvious. Elephant in the room. We're part of it. Don't act so confused. And you love starting it. Now I'm in the mood. Now we arguing in my bedroom. We play games of love to avoid the depression. We've been here before and I won't be a victim. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new.

gibt eine Fähigkeit, da hat, glaube ich, niemand Bock, die anwenden zu müssen. Aber wenn der Fall eintritt, dann ist es richtig gut, wenn man es kann. Lasst uns Leben retten. Eine Aktion von Enjoy. Es geht um die Erste Hilfe. Es ist so wichtig, dass man es drauf hat, damit man sofort anwenden kann, wenn ein Notfall vor unseren Augen sich abspielt. Eine Stunde war Enjoy-Moderator und Rettungssanitäter Tobi Schlegel ja hier bei uns im Studio und hat uns alle miteinander im Norden fit gemacht in Sachen Erster Hilfe. Wahnsinnig viele von euch haben im Anschluss uns Nachrichten dazu geschickt. Zum Beispiel hat Carmen in der Enjoy-App geschrieben: Ey, vielen Dank für diese wertvollen Erste-Hilfe-Tipps. Ich habe vor 27 Jahren meinen Führerschein gemacht und hatte bisher immer Angst, wenn es um Erste Hilfe ging. Jetzt nicht mehr. Ich habe ein gutes Gefühl und ich würde es mir zutrauen. Vielen Dank dafür. Ja, Carmen, genau für so Situationen und solche Nachrichten machen wir es doch, die ganze Aktion. Das Video übrigens ist für euch zum Nachgucken immer noch auf unserer Webseite. Es geht da auch unter anderem um die so überlebenswichtige Herzdruckmassage, die wir ja machen sollen, wenn eine Person nicht mehr atmet und der Puls aussetzt. Tobi hat erklärt, warum sie so wichtig ist. Weil wir im Rettungswagen immer so spät kommen und Hirnnerven, also das Gehirn, stirbt schon nach 1 bis 2 Minuten ab und wir müssen sozusagen die Funktion übernehmen des Herzens. Also wir stellen die Laien da draußen, jedermann da draußen, ihr HörerInnen da draußen, ihr simuliert einen Kreislauf. Ihr stellt diesen Kreislauf wieder her, damit der Körper mit Blut versorgt wird und deshalb auch das Hirn mit Sauerstoff. Und wie ihr dann eben im Ernstfall so eine richtige Herzdruckmassage macht, das seht ihr in unserem Video. Eine Stunde Erste Hilfe. Ist auf unserer Webseite n-joy.de. Where do I go? Where do I go when I'm feeling out of control? And I'm staring at my demons. How do I know that you'll be here when I need you? Cause right now I really need you. Like I ain't ever leaving. Face on the floor, and I'm staring at the ceiling. Checking my pulse, still alive but barely breathing. Yeah, alive but barely breathing. Won't you find me when the lights go down and hold me steady? You find me when the lights go down and hold me steady when I'm freaking out. You keep me safe, you keep me safe.

Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Verkehrt, wenn man beruflich ein zweites Standbein hat. Wenn es bei Joel Corey, den ihr gleich bei Enjoy hört, mit der Musik mal nicht mehr so läuft, dann kann er immer noch als Fitnesstrainer arbeiten. Pausiert gerade ein bisschen seine Fitnesstrainer-Karriere, weil es musikalisch gut läuft. Und das hört ihr gleich selber. Head and Heart, Joel Corey und die meisten Hits von heute. Gleich nach 14 Uhr in den 4 Hits am Stück. In Clubs feiern, beim ersten Date wieder knutschen und ohne Maske einkaufen. Das werden wir alles irgendwann wieder machen. ganz bestimmt. Bis es soweit ist, lasst uns durchhalten. Alle aktuellen Infos gibt es im Coronavirus Update. Der Podcast von NDR Info und Enjoy. Damit ihr wisst, was geht und was besser nicht geht. Mit Christian Drosten, dem Chef-Virologen der Berliner Charité. Und Sandra Ziesek, der Professorin für medizinische Virologie der Goethe-Universität Frankfurt. Das Coronavirus Update gibt's jeden Dienstag als Podcast in der ARD Audiothek oder auf n-joy.de. Enjoy vom NDR. Kurz vor 14 Uhr ist es. Rekord Kokainfund im Hamburger Hafen. Schlechter Waldzustand in Deutschland. Das Wetter fast überall, schön sonnig, an den Küsten mehr Wolken bei 9 bis 22 Grad maximal. Enjoy News. Kurz gesagt, was wichtig ist. Mit Hauke Schelling. So viel Kokain haben Ermittler in Europa noch nie auf einen Schlag gefunden und beschlagnahmt. 16 Tonnen hat der Zoll im Hamburger Hafen sichergestellt. Aus Hamburg, Enjoy-Reporter Benedikt Strunz. Auch weltweit betrachtet handelt es sich bei dem Fund um eine Rekordmenge. Der Straßenverkaufswert liegt nach Angaben des Zolls zwischen 1,5 und 3,5 Milliarden Euro. Die Drogen seien in drei Containern aus Paraguay versteckt gewesen. Im Zuge der Ermittlungen konnten am vergangenen Wochenende dann weitere 7 Tonnen Kokain in Antwerpen sichergestellt werden. Heute Vormittag verhaftete die niederländische Polizei in diesem Zusammenhang einen 28-jährigen Mann. Nach Informationen des NDR soll er der Geschäftsführer einer Importfirma sein, die Drogencontainer bestellt hatte. Selber prüfen, ob man sich mit Corona infiziert hat. Das geht bald. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat heute die ersten Selbsttests zugelassen. Man soll sie dann zum Beispiel in Apotheken kaufen können. Was die Selbsttests bringen, hat Bundesgesundheitsminister Spahn im Bundestag erläutert. Selbsttests können Sicherheit geben in einer konkreten Situation. Für jemanden selbst, aber auch möglicherweise in der Perspektive, wenn es um einen Theaterbesuch oder eine Veranstaltung geht, wo dann eben, bevor es hineingeht, tatsächlich alle sich selbst testen können. Spahn beantwortet gerade Fragen der Bundestagsabgeordneten. Der Gesundheitsminister steht unter anderem in der Kritik, weil der Start für kostenlose Corona-Schnelltests verschoben wurde. Dem Wald in Deutschland geht es nicht gut. Das geht aus einem Bericht hervor, den Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner heute vorgestellt hat. 2020 sind demnach so viele Bäume gestorben wie noch nie seit dem Start der Erhebung Mitte der 80er Jahre. Grund dafür sind laut Bericht der Klimawandel und damit verbundene Folgen wie Trockenheit, Stürme und Schädlinge. Seit Monaten macht der Besatzung auf der internationalen Raumstation ISS ein Leck Probleme. Deswegen gab es zeitweise schon einen Druckabfall. Jetzt haben die Raumfahrer die undichte Stelle offenbar gefunden, berichten russische Medien. Abgedichtet ist sie aber noch nicht, weil die Raumfahrer an die Stelle nicht rankommen. Jetzt wollen sie ein spezielles Mikroskop einsetzen. Enjoy vom NDR. Das Wetter. Na jo, ich kann mir spontan ein paar angenehmere Vorstellungen vorstellen, als in der ISS zu sitzen, die einen Leck hat. Ich drücke beide Daumen, dass sie das Leck bald abdichten können. Im Norden heute viel Sonne an den Küsten und im Norden von Schleswig-Holstein teilweise auch mehr Wolken, aber es bleibt trocken und es wird wieder warm. 9 bis 22 Grad. Jetzt aktuell in Niedersachsen, in Buxtehude 18 Grad. In Schleswig-Holstein, in Rendsburg paar Wolken bei 15 Grad und in den Hamburg-Schnellsen 18 Grad. Geht auch so weiter das Wetter, morgen wieder sehr sonnig, wobei am Nachmittag an der Ems und der Nordsee schon dickere Wolken aufkreuzen. Kann noch mal ein bisschen Regen geben dann. Vom Süden von Niedersachsen bis nach Vorpommern bleibt es aber auch morgen bei euch noch ein schöner Tag mit 8 bis 20 Grad als Tagestopptemperatur. Enjoy Navigation. Norddeutschlands bester Stauservice. A28 Leerrichtung Bremen zwischen Neuenkruge und Oldenburg-Eversen. 4 Kilometer stockender Verkehr. Sonst aber nichts gemeldet. Gute Fahrt. Vorlaut statt vornehm. Hier ist der Enjoy Graf. Philipp Graf von Kageneck. Am Freitag kommt ja eine Doku über Billie Eilish und im Vorfeld jetzt, bevor diese Doku kommt, hat sie so heimlich still und leise einen neuen Song rausgebracht. Und es ist auch noch ein Live-Song und das macht wieder richtig Bock auf Konzerte. Ilo Milo heißt das Ding und das hören wir uns in einer Viertelstunde an, nach den 4 Hits am Stück. Und die gehen los mit Zoe Wees und Girls Like Us. Wir lieben neue Musik. Enjoy the music. Starve here, stuck here in these waters. So sick to my stomach. Is anybody there? Red lights in the darkness.

to a few times. Cause you got that dream. Ich finde es ja total interessant, wie entspannt man klingen kann, obwohl man